was bisher geschah. Sandra? Sandra, bist du da? Sandra! Also, wenn mich nicht alles täuscht, dann ist die Frau an einem Herzschlag gestorben. John, das hier war nie im Leben ein normaler Herzschlag. In jedem Fall sollten wir Sandras Leiche überwachen. Und ich werde der Modelagentur, für die Sandra arbeitete, einen Besuch abstatten. Also, was möchten Sie wissen? Kurz bevor Sandra starb, sprach sie davon, dass sie wiederkommen würde. Und sie redete von Atlantis. Sie werden alles erfahren, was Sie wissen wollen. Und zwar noch, bevor wir dich zur Hölle schicken, du kleines Miststück. Stehst du immer noch vor der Leichenhalle? Ja, es ist genau, wie ich vermutet habe. Ein Luxusschlitten hat Sandra abgeholt. Was soll das alles? Was sind das für Wesen? Sie gehören zu den wenigen Nachfahren eines längst vergessenen Volkes, den Atlantern. Und sie warten schon seit einer Ewigkeit auf jemand, der mächtig genug ist, sie aus ihrem Gefängnis zu befreien. Und dieser jemand ist der Schwarze Tod? Jetzt, wo er aus den Tiefen der Verdammnis zurück ist, wird er das Ritual durchführen, um eine ganze Armee ihm treu dienender Atlanter auf die Erde zu holen. Ja, bitte? Polizei, machen Sie sofort die Tür auf! In der Nacht sind zwei Privatmaschinen von Gatwick gestartet. Die eine flog Richtung Wales, die andere nach Athen. Athen? Sagt Ihnen das etwas? Ja, diese Marga ist bei der Explosion umgekommen, aber noch vor ihrem Tod hat sie einen gewissen Kyriakis aus Athen erwähnt. Wir haben nicht viel Zeit, meine Freunde. Vor Athen im Wasser liegt eine kleine, unscheinbare Insel namens Delos. Dort versucht Azarin zurzeit, die Seelen von vier Priesterinnen zu befreien, die im Gestein von vier Statuen gefangen sind. Wie komme ich auf die Insel? Im Keller meines Hauses ist ein Tor. Das Tor zu einer anderen Welt. Und nun, Mrs. Collins, werde ich das Ritual vollenden. Nein! Jane! Jane! John! Lass mich nicht sterben. Du wirst nicht sterben, Jane. Du wirst nicht sterben. Jane hatte die Augen geschlossen. Kalter Schweiß stand auf ihrer Stirn. Ich fühlte ihren Puls. Er wurde immer schwächer. Würde die Zeit reichen, um sie zu retten? Und jetzt die Fortsetzung. Das Jahrtausend war noch jung. Die Menschheit hatte der Natur viele Geheimnisse entrissen. Wissenschaft und Technik verdrängten den Glauben an das Übernatürliche. Doch das Böse existierte. Und es war schlau. Aus dem Dunkeln griff es an und holte sich seine Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle, sie alle warteten auf den Tag, an dem Satan die Herrschaft auf Erden übernehmen und die Menschheit in Unheil und Chaos stürzen würde. Doch einer war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten ihn den Sohn des Lichts. Seine Freunde nannten ihn den Geisterjäger. Sein Name war John Sinclair. Samstag, 19.12 Uhr, im Haus von Kyriakis. Nein. Sandra. Ganz ruhig, Jane. Ganz ruhig. Wie geht es ihr? Sie wird immer schwächer. Mach dir keine Sorgen. Hilfe ist unterwegs. Wir sollten sie in ein Krankenhaus bringen, Zuko. Nein, John. Kyriakis hat gesagt, die einzige Möglichkeit, Jane zu retten, wäre hier, in seinem Haus. Es ist mir egal, was er gesagt hat. Siehst du nicht, dass sie es nicht mehr lange macht? Er wird bald wieder hier sein. Aber Jane stirbt. John, Kyriakis ist ein besonderer Mann. Ich fühle, dass er uns nicht im Stich lässt. Mir ist so kalt. Ganz ruhig, Baby. Bald geht es dir besser. Er kommt. Sie lebt noch, nicht wahr? Ja, noch. Hab Vertrauen. Ich habe die richtige Medizin mitgebracht. In einer Holzschale? Sie wird leben, das verspreche ich dir. Nimm ihr den Verband ab. Ich löste den Verband mit unendlicher Vorsicht. Die Wunde war nicht groß, kaum größer als ein halber Fingernagel. Kyriakis sah den Stich und runzelte die Stirn. Er nahm den Deckel von der kleinen Schale, die mit einem warmen, widerwärtig riechenden Brei gefüllt war. Sofort faserten feine Dämpfe der Zimmerdecke entgegen. Jane öffnete die Augen einen Spalt breit und sah mich mit glasigem Blick an. Ich tastete nach ihrer Hand, um ihren Herzschlag zu überprüfen. Meine Finger fanden die richtige Stelle. Ich hätte den Herzschlag spüren müssen. Ich umfasste ihr Handgelenk erneut. Nichts. Und dann erkannte ich die schreckliche Wahrheit. Janes Herz hatte aufgehört zu schlagen. Ich schaute in ihr Gesicht. Ihr Blick ging durch mich hindurch. Die Detektivin war tot. Jane. Jane! Jane! Bitte tu mir das nicht an! Komm zu mir zurück! Komm zurück! Bitte, Jane! Jane! Jane öffnete ihre Augen nur einen winzigen Spalt breit. Dichter Nebel umgab sie. So dicht, dass sie nicht erkennen konnte, wo sie sich befand. Was war geschehen? Ein Mann hatte sie niedergestochen. Azarin. Ja, sie wusste noch genau, wo die Klinge in ihren Körper gefahren war. Aber ihre Wunde schmerzte nicht. Warum? Wo war sie überhaupt? Plötzlich schälte sich ein Mann aus dem Dunst. Ein Mann, den sie sehr gut kannte. Es war John Sinclair. Sie lächelte, wollte ihm die Hand entgegenstrecken, damit er ihr hochhalf. Aber sie schaffte es nicht. Ihre Arme waren wie gelähmt. John beugte sich über sie. Mit Tränen in den Augen strich er über ihre Wange. Sie spürte die Berührung, das sanfte Streicheln, in dem so viel Zärtlichkeit lag. Dann legten sich seine Finger über ihre Wimpern. Er schloss ihre Augen. Um Jane herum wurde es schwarz. John? Was tust du da? Wo bist du? Erneut öffnete Jane ihre Augen. Plötzlich war ihr Blick wieder völlig klar. Sie blickte herab auf eine leichenblasse Frau, die in einem Bett lag, und Jane stutzte. Die Frau war sie selbst. Jane sah, wie John sich mit gesenktem Kopf von ihrem leblos daliegenden Körper abwandte. Ein anderer, älterer Mann trat an sie heran und begann, einen Brei auf ihre Wunde zu streichen. Ihre Wunde? Zuko erkannte sie ebenfalls. Auch er ging auf sie zu und begann mit einer Herzmassage. Herzmassage? Aber wozu? Es ging ihr doch gut, so gut, dass sie gar nicht mehr in ihren Körper zurück wollte. Sie fühlte sich leicht, schwebte, entfernte sich aus dem Zimmer. Mauern und Wände lösten sich auf, verschwanden. Ein langer, schier unendlicher Gang tat sich vor ihr auf. Jane durchschwebte silbrig schimmernde Wände. Etwas trug sie immer weiter voran, immer weiter fort. Es war wunderbar. Schließlich erblickte sie das Ende des Tunnels, schaute darüber hinaus und sah in einen blühenden Garten. Jane wurde von so viel Schönheit überwältigt, dass ihr beinahe der Verstand stillstand. Sie sah kristallklare Seen, prächtige Wiesen, blühende Bäume. Menschen hatten sich versammelt, lachten und tanzten. Plötzlich löste sich eine weiß gekleidete Gestalt aus dem Reigen der Menschen und schwebte auf Jane zu. Es war eine ältere Frau mit einem gutmütigen Gesicht, das Jane bekannt vorkam. Mutter? Bist du das, Mutter? Jane hatte damals, vor 6 Jahren, so unfassbar gelitten, so tief um ihre Mutter getrauert. Und jetzt stand sie glücklich lächelnd vor ihr. Ja, ihre Mutter war glücklich. Sie streckte Jane die Hand entgegen, sie im Paradies willkommen zu heißen und... Nein, irgendetwas stimmte nicht. Eine Träne rann über die Wange ihrer Mutter. Und die Hand? Sie war nicht zum Gruße erhoben, sondern sie bedeutete Jane, sich umzudrehen. Mutter? Warum gibst du mir deine Hand nicht? Warum... Mit einem wissenden Lächeln nickte die weiße Gestalt ihr zu, als wollte sie ihr sagen, dass alles gut werden würde. Und dann drehte Jane sich um. Vor Jane lag eine tiefe Schlucht. Feuer loderte, schwarzer Rauch wallte auf. Grauenvoll entstellte Fratzen tauchten daraus hervor und verschwanden wieder. Jane bekam Angst, blickte wieder zurück. Doch der Eingang zu der herrlichen Welt lag schon weit hinter ihr. Nur noch klein erkannte sie ihre Mutter, die ihr zuwinkte, bevor sie in weiter Ferne verschwand. Mutter! Nein! Immer näher kam Jane dem schwarzen Dampf. Und ohne dass sie etwas dagegen unternehmen konnte, wurde sie hineingesogen in diese Unendlichkeit des Bösen. Sie war nun umgeben von Dunkelheit, schrecklichen Kreaturen und loderndem Feuer. Und dann glitt plötzlich ein riesiges Gesicht aus dieser Hölle, genau auf sie zu. Zwei blutunterlaufene, böse Augen blickten sie an. Augen, aus denen Flammenlanzen schossen, die sich um Jane legten und sie zwangen, in die hässliche Fratze zu blicken. Eine Fratze, in der die Augen zusammenwuchsen und sich zu einem einzigen großen, dämonischen Auge vereinigten. Jane starrte in die gigantische Pupille. Blickte in einen Strudel von Bildern. Sie sah Gesichter, Straßen, Gebäude. Alles drehte sich rasend schnell, bis der Wirbel plötzlich verharrte und sich eine absurde Szene vor ihr manifestierte. Doch was Jane sah, verstand sie nicht. Sie erblickte John, der sich in einem Kino gegen die Leinwand warf und darin verschwand. Eine weitere Szene tauchte auf. Nun sah sie Bill Connolly gefesselt auf einem Stuhl und links und rechts von ihm standen zwei Henker mit roten Masken. Wieder eine Vision, doch diesmal wurde Janes Blick abgelenkt, denn hinter dem dämonischen Auge tauchte eine gigantische, schreckliche Gestalt auf. Es war ein pechschwarzes Skelett, dessen blanker Totenschädel sie bösartig angrinste. Der schwarze Tod war gekommen und er umfasste mit seiner knöchernen Hand das Auge und versperrte Jane die Sicht. Plötzlich verspürte sie einen beißenden Schmerz in ihrem Brustkorb. Das Auge, der schwarze Tod, die ganze Hölle wurde vor ihr transparent, wich einem gleißenden Licht. Der Schmerz wurde schlimmer. Jane war, als würde ihre Lunge zerplatzen. Luft, sie brauchte Luft, sonst würde sie ersticken. Mit einer gewaltigen Anstrengung öffnete sie ihre Lippen. Ein tiefer, befreiender Atemzug. Jane! Oh mein Gott, sie atmet! John! Wenn ich... Nein, Jane, du darfst jetzt nicht sprechen. Doch, John, ich muss... Bleib ruhig liegen. Bitte, John. Ich war dort. Wo warst du? In der Hölle. Ich habe die Hölle gesehen. Du hast was? Ich war dort, John. Ich war... Lasst sie. Sie braucht jetzt den Schlaf. Ja, natürlich. Ich decke sie zu. Was ist hier geschehen, Kyriakis? Etwas Wunderbares, mein Freund. Jane ist zu uns zurückgekehrt. Aber das... Wie konnten Sie nur... Oh, ich war das nicht alleine. Wir hatten Hilfe von der anderen Seite. Von der anderen Seite? Sie meinen, Jane war wirklich... Sie soll uns selber erzählen, was sie erlebt hat. Gönnen wir ihr ein paar Stunden Ruhe. Schließlich ist sie von einer weiten Reise zurückgekehrt. Samstag, 22.34 Uhr, Glyphada, Athen. Ja? Ah, mein türkischer Freund. Piräus, ich dachte schon, du wolltest die Ware nicht mehr. Es tut mir leid, ich hatte zu tun. Konstantin Heraios versank zufrieden in seinem Ledersessel und starrte lächelnd an die Decke seines geräumigen Büros. Der elegant gekleidete Mann, der mit einem feisten Grinsen seinem Gesprächspartner vorspielte, sein Interesse an der Ware wäre nicht allzu groß, zählte zu den Newcomern in der Athener Unterwelt. Heraios, dessen blau getönte Perol-Sonnenbrille mit der Zeit zu seinem ständigen Markenzeichen geworden war, hatte sich in den vergangenen Jahren die Herrschaft über ein kleines Terrain in Athen erkämpft. Nun galt es, seine Position in der Drogenszene zu festigen und auszubauen. Und die Lieferung Crack, die er von seinem türkischen Geschäftspartner erwartete, sollte ihm dabei helfen. Ich hoffe, du bist nicht böse, dass ich dich ein bisschen hab warten lassen. Ich habe keinen Grund dazu. Wenn du die Ware nicht willst, doch, dann nimmt sie jemand anderes. Du hast sie nicht mehr? Sagen wir, ich habe in der Zwischenzeit gute Optionen bekommen. Der Preis ist damit gestiegen. Wie viel? 1,2. Das ist fast ein Drittel mehr. Also bitte, wenn du nicht willst, dann... Du Bastard! Marius würde dich alleine für diese Frechheit... Du bist nicht Marius. Und wenn du mal so groß werden willst wie er, dann solltest du lernen, besser zu pokern, Kleiner. Also, entscheide dich. Ich habe noch andere Abnehmer. 900. Okay, sagen wir 1 Million. Weil ich dich mag. Gut. Treffpunkt morgen Mittag. Sagen wir 13 Uhr? Von mir aus. Wie üblich auf dem Meer? Ja. Die Koordinaten lasse ich dir zukommen. Dann bis morgen, Asmir. Es war mir wie immer ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Dieser verdammte Mistkerl. Konos! Was ist los? Ruf Liri an und sag ihm, dass wir uns am Hafen treffen. Er soll 2 von den Jungs mitbringen. Bewaffnet. Ich glaube, es ist an der Zeit, ein Exempel zu statuieren. Sonntag, 9.03 Uhr, Haus von Kyriakis. Guten Morgen, John. Johnny, aufwachen. Du hast über 12 Stunden geschlafen. John. Machst du Frühstück, Schatz? Frühstück? Ich lag gestern noch im Sterben, Mann. Genau. Ja, genau. Wie? Was? Warum bist du schon wach? Weil ich wieder gesund bin, John. Gesund? Wie gesund? Gestern warst du doch noch krank. Beruhig dich. Ich habe zwar keine Ahnung, was Kyriakis mit mir gemacht hat, aber von der Stichwunde ist nicht einmal mehr eine Narbe übrig. Das heißt, du bist wieder völlig okay? Ja, mein Schatz. Und zum Beweis... In diesem Moment konnte ich mich ärgern, dass ich mir die Zähne noch nicht geputzt hatte, denn sonst wäre der Kuss wohl unterhalb meiner Nasenspitze gelandet. Jane sah wieder aus wie früher. Das Leben war sprichwörtlich in sie zurückgekehrt. Und bei mir wich der überlange Schlaf, den ich dringend nötig gehabt hatte, einem Gefühl von tiefer Erleichterung und Freude. Wenig später trafen meine Freunde und ich in Kyriakis Wohnzimmer zusammen, um Janes Bericht zu hören. Sie schilderte ihre Erlebnisse in allen Einzelheiten, und als sie von dem unheimlichen Auge und den Visionen erzählte, legte sich Kyriakis Stirn in tiefe Sorgenfalten. Und der schwarze Tod war außerhalb des Auges? Ich meine, du hast ihn nicht als Teil einer Vision in der Pupille gesehen? Nein. Bist du sicher? Absolut. Er hielt ja sogar seine Hand vor die Pupille. Ist etwas nicht in Ordnung, Kyriakis? Nein. Was Jane im Jenseits gesehen hat... war das sogenannte Dämonenauge. Dämonenauge? Es ist eine Waffe. Eine schreckliche Waffe aus der Zeit, als Atlantis versuchte, sich in Gut und Böse zu spalten. Einst war das Dämonenauge in den Händen eines mächtigen, dunklen Magiers, der gegen den schwarzen Tod um die Hegemonie auf dem versunkenen Kontinent kämpfte. Doch dem schwarzen Tod gelang es, dem Magier das Auge zu entreißen und einem seiner Diener einzupflanzen. Ich hatte geglaubt, in der Zeit seiner Verdammnis hätte man dem schwarzen Tod das Auge wieder weggenommen. Aber er besitzt es noch. Leider ja. Was kann er mit dem Auge machen? Die Bilder, die du in der Pupille gesehen hast, kamen aus der Zukunft, Jane. Das Dämonenauge gewährt seinem Besitzer einen Blick auf Ereignisse, die noch nicht geschehen sind. Das ist auch der Grund, warum sein Plan um die Mädchen von Atlantis beinahe funktioniert hätte. Dann kann der schwarze Tod ja jeden unserer Schritte vorausschauen. Und damit wäre er faktisch unbesiegbar. Nicht ganz. Das Dämonenauge ist erfüllt vom Bösen. Der schwarze Tod kann nur den Schrecken und das Chaos voraussehen. Nicht aber, wenn das Gute involviert ist, wie bei unserem Sprung durch die Dimensionen. Der schwarze Tod hatte also keine Ahnung, dass wir ihm so dicht auf den Fersen waren. Richtig, mein Freund. Trotzdem werden wir gegen ihn kaum eine Chance haben, solange das Dämonenauge existiert. Dann müssen wir es finden und vernichten. Und genau Das macht mir so große Sorgen. Warum? Der Einzige, der euch zum Dämonenauge führen kann, ist der dunkle Magier. Und der wurde damals vor Jahrhunderten vom schwarzen Tod in den ewigen Schlaf versetzt. Heißt das etwa, du willst ihn wiedererwecken? Mit eurer Hilfe. Bitte? Wir sollen einen Dämon befreien, der beinahe so mächtig ist wie der schwarze Tod? Böses gegen Böses, ja. Aber wie sollen wir denn mit zwei Höllenfürsten fertig werden? Wir schaffen ja nicht mal einen. Wenn der Magier befreit ist, wird er sich gegen den schwarzen Tod wenden. Somit steht das Verhältnis 2:1. Wir sollen uns mit der Hölle verbünden? An der Seite eines Dämons kämpfen? Es wäre ein Zweckbündnis. Aber bitte glaubt mir, wenn wir es nicht tun, haben wir auf jeden Fall verloren. Puh. Tja, also, nehmen wir an, wir befreien diesen Magier. John! Ganz ruhig, Zuko. Diesmal habe ich Vertrauen in Kiriakis. Hat dieser Magier einen Namen? Er heißt Myxin. Und wo finden wir ihn? Er liegt in einem goldenen Sarg, tief unter dem Meer. Wo genau? In der Nähe von Delos, aber ihr müsstet tauchen, um ihn zu finden. Das wäre kein Problem. Gut. Der Sarg ist versteckt, für Nicht-Eingeweihte unmöglich zu finden. Ihr bekommt eine Wegbeschreibung von mir, die euch sicher ans Ziel leitet. Und dann? Ich bin sicher, dass der Sarg bewacht wird. Wenn ihr den Wächter oder die Wächter besiegt habt, müsst ihr den Sarg öffnen. Wie? Das weiß ich nicht. Na, das wird ja immer besser. Also gut. Zuko, Jane, ich entscheide nichts ohne euch. Wenn ihr Zweifel habt, dann fliegen wir zurück nach London. Aber wenn nicht, dann fahren wir zum Hafen, besorgen uns Taucheranzüge und befreien Myxin. Was denkt ihr? Ich blickte meine Freunde ernst an. Einige Sekunden lang schwiegen wir. Dann verließen wir ohne ein weiteres Wort zu wechseln das Haus und fuhren in Richtung Hafen. Sonntag, 12.44 Uhr, in der Nähe der Felseninsel Delos, Ägäis. Konstantin Nereus stand auf der Brücke seiner Yacht, der Sea Arrow, und suchte mit einem Fernglas die See ab. Bald, in nur wenigen Minuten, würden sie die Koordinaten erreicht haben. Und dann würde er diesem arroganten Mistkerl Asmir zeigen, wozu er fähig war. Würde ihm beweisen, dass... Nereus unterbrach seine Gedanken. Er hatte etwas entdeckt. Ein Boot. Ganz nahe beim Treffpunkt. Mit einem Fluch auf den Lippen ließ er das Glas sinken. Was ist los? Da ist ein Boot. Asmir? Quatsch, ein Fremdes. Bestimmt Touristen. Die werden schon wieder verschwinden. Bist du wirklich so dämlich, wie du aussiehst, Konos? Was haben Touristen wohl mitten im Nichts zu suchen? Du meinst, das sind Bullen? Nein, die tarnen sich nicht. Kannst du jemanden erkennen? Moment. Da plumpst gerade einer in voller Tauchermontur ins Wasser. Oder sind's zwei? Also vielleicht doch Touristen. Hey, was sehen denn da meine verzückten Augen? Was denn? Da ist eine Blondine an Bord. Ein echtes Zuckerpüppchen. Alleine? Weiß ich noch nicht. Nein. Doch, da ist noch einer. Ein alter Knacker. Was die beiden da wohl treiben? Mist, der Alte hat uns gesehen. Sollen wir sie umlegen? Vielleicht. Los, fahr zu. Konos, der bullige Leibwächter von Hereus, beschleunigte und steuerte die Yacht dicht an den kleinen Nachen, der neben dem massigen, luxuriösen Schiff des Dealers wie ein Spielzeugboot aussah. Die blondhaarige Frau winkte den Ankömmlingen freundlich zu. Ahoi! Was macht ihr hier? Wir sind auf einem Tauchkurs. Da unten gibt es wundervolle Korallenriffs und... Die Tauchstunde ist hiermit beendet, Süße. Was... Was wollen Sie von uns? Das wirst du noch früh genug herausfinden, Kleine. Hey, Konos, der Alte! Finger weg vom Funkgerät, Alter! Aber ich wollte doch nur... Kiriakis! Kiriakis! Oh, meine Schulter. Los, Konos, hol die Tussi rüber. Mit Vergnügen. So, ihr Hübschen. Jetzt wisst ihr, was passiert, wenn man nicht auf mich hört. Sie Schwein! Er hat doch nichts gemacht. Au! Ich heiße Konos. Merkt ihr das? Und jetzt komm mit! Aber wir können ihn doch nicht... Hast du nicht gehört, was ich dir gesagt habe? Geh nur, Jane. Ich komme schon zurecht. Nein, ich werde dich nicht... Was soll das? Warum haben Sie unsere Anlage zerstört? Damit der Alte nicht auf dumme Gedanken kommt, wenn wir uns beide drüben amüsieren. Konos, komm rüber! Asmir ist da! Ach, verdammt. Okay, ihr bleibt hier. Wenn ihr Faxen macht, ist zuerst der Alte und später dann die beiden Fröschchen unter uns dran, klar? Ob das klar ist? Ja, ja. Schon verstanden. Rührt euch nicht von der Stelle. Ich kann euch von der Yacht aus genau beobachten. Ganz ruhig. Das wird schon wieder. Zwei Durchschüsse. Eine Kugel sitzt noch drin. Was sind das für Menschen? Ich schätze Schmuggler oder Dealer. Du musst aufpassen, Jane. Sie sind gefährlich. Da muss ich dir leider recht geben. Was hat das zu bedeuten? Wenn mich nicht alles täuscht, sind wir mitten in einen Bandenkrieg geraten. Und was heißt das? Glaube mir, Kyriakis. Das willst du nicht wissen. Je tiefer wir in die faszinierende Unterwasserwelt vordrangen, desto dunkler wurde es um uns herum. Als Zuko seine Lampe einschaltete, huschten einige Fische erschreckt davon und versteckten sich zwischen den exotischen Blumen, die auf den Korallenbänken wuchsen. Kyriakis hatte uns erklärt, dass wir auf dem Meeresgrund einen tiefen Spalt finden würden. Er hatte recht. Der Spalt war um die 40 Meter lang und schien bodenlos. Wir tauchten in den Graben und suchten einen Felsvorsprung, etwa 10 Meter unter dem Meeresboden. Die Spitze sollte genau auf eine mit Algen überwucherte Stelle an der gegenüberliegenden Seite zeigen. Und tatsächlich. Die Algen verdeckten ein unscheinbares Loch, das gerade breit genug für eine Person war. Ich glitt vor und nach ca. 20 Metern erreichten wir eine Art Schacht, der senkrecht in die Höhe stieg. Ich schwamm nach oben und kurz darauf erwartete uns eine Überraschung. Oh. Wow, das ist ja ein Ding. Das kannst du laut sagen. Das ist ja ein Ding! Mann, hast du mich erschreckt. Entschuldigung. Scherzkeks, leuchte lieber mal ein bisschen rum. Hey, sieh mal, da vorne geht's an Land. Großartig. Los, komm. Ja! Unglaublich. Das ist ja eine riesige Höhle. Bin mal gespannt, ob wir den... Mir blieb das Wort im Hals stecken, als der Lampenstrahl an einem altarähnlichen Felsen verharrte, der in der Mitte der Höhle aus dem Boden ragte. Auf dem Fels stand das Ziel unserer Schwimmreise, der goldene Sarg. Hey, seht einmal, da steht er. Und wenn Kyriakis recht hat, schon seit Hunderten von Jahren. Jetzt müssen wir das Ding nur noch aufkriegen. Warte, Zuko. Was ist? Hier stimmt was nicht, das geht mir alles ein bisschen zu einfach. Du meinst, der Sarg wird immer noch bewacht? Nach so langer Zeit? Warum nicht? Es kann doch sein... Ein glitschiger, schlangenartiger Körper war aus dem Wasser geschossen und hatte sich blitzschnell um meinen Brustkorb gelegt. Verzweifelt versuchte ich, meinen rechten Arm frei zu bekommen. Aber der eiserne Griff war übermächtig, drohte jeden Knochen in mir zu brechen. Und dann zog mich das Wesen unter Wasser. Ich tat um mich. Mir wurde die Luft knapp. Panik stieg in mir auf. Wenn ich mich in den nächsten Sekunden nicht befreien konnte, war ich verloren. Meine Lungen schrien nach Sauerstoff. Sterne explodierten vor meinen Augen. Ich musste meine Lippen öffnen und einatmen. Ich musste... Zuko! John, hier meine Hand! Schieß doch! Vorsicht, die Schlange! Sie ist erledigt, John. Verdammt! Fast hätte mich das Biest erwischt. Ich konnte nicht eher schießen, sonst hätte ich dich getroffen. Ist schon in Ordnung, Zuko. Danke. Meinst du, dass hier noch mehr von diesen Ungeheuern hausen? Keine Ahnung. Ich... Was ist? Sieh doch, der Sarg. Er ist offen. Ich kam, unterstützt von meinem Freund, wieder auf die Beine und zog meine Beretta. Langsam und mit größter Vorsicht gingen wir auf den geöffneten Totenschrein zu. Es war so, wie Kyriakis es vorausgesagt hatte. Im Sarg lag Myxin, der Magier. Er war schmal und hohlwangig und seine Haut schimmerte in einem seltsamen, ungesunden Grün. Seine Arme hatte er vor der Brust gekreuzt. Seine Finger waren lang und dünn und erinnerten an Spinnenbeine. Der Magier war von kleiner, fast zwergenhafter Gestalt und trug ein einfaches Gewand. Dies war also einer der mächtigsten Männer von Atlantis? Ich sah Zuko erstaunt an und auch er wusste offensichtlich nicht so recht weiter, als Myxin plötzlich seine Augen öffnete und ein heiseres Stöhnen aus seinem lippenlosen Mund drang. Myxin? Ja. Ich bin Myxin. Wer hat mich aus meinem langen Schlaf, aus dieser Geißel der Trägheit befreit? Mein Name ist John Sinclair. Und dies hier ist mein Freund Zuko. So. Einen Freund hast du. Du stehst nicht auf der dunklen Seite, wie mir scheint. Nein. Wie kommt es, dass ausgerechnet ein Kämpfer des Lichts mich erweckt? Das hat mit... Nein, nein, nein. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du wusstest nicht, dass ich ein Magier des Bösen bin, aber so blöd siehst du nicht aus. Oder du brauchst meine Hilfe. Ja, du brauchst meine Hilfe im Kampf gegen den schwarzen Tod. Und wenn es so wäre? Ihr müsst ja mächtig verzweifelt sein. Hat dieses verfluchte Skelett euch die Hölle heiß gemacht? Ja? Myxin erhob sich und kletterte mit einer Leichtigkeit aus dem Sarg, die ich ihm niemals zugetraut hätte. Gedanken verloren, schaute er aufs Wasser. Ihr habt die Schlange besiegt? Ja. Das war bestimmt nicht einfach. Wir hatten schon leichtere Jobs. Und jetzt, da ihr so hart für mich gekämpft habt, wollt ihr doch bestimmt eine kleine Gegenleistung einfordern. Wir wollen das Dämonenauge zerstören. Der schwarze Tod hat es immer noch. Das ist natürlich schlecht. Du kannst uns hinführen. Ja, das könnte ich. Schön. Schließen wir einen Pakt. Ich zeige euch den Weg und ihr bringt mir das Dämonenauge. Schade. Jetzt unterschätzt du mich doch, Myxin. Ich? Dich unterschätzen? Was glaubst du, wer du bist? Deinesgleichen nennt mich den Sohn des Lichts. Oh, wenn das so ist... Ja, und ich habe keine Lust, noch weiter mit dir zu verhandeln. Du zeigst uns, wo das Dämonenauge ist und wie man es zerstört. Mutig, mutig. Aber vielleicht hast du recht. Besser, das Dämonenauge ist zerstört als in den Händen dieser Pest. Dann sind wir uns einig? Für den Moment ja, aber ich warne euch. Wenn ich meine alte Kraft erst einmal wiedererlangt habe, werden wir auf verschiedenen Seiten stehen. So weit ist es noch nicht. Und so weit kommt es auch nicht. Die Stimme kam von oben. Ich sah zur Decke und blickte für den Bruchteil einer Sekunde in die grellrot leuchtenden Augen meines Erzfeindes. Der schwarze Tod. Schnell, macht, dass ihr wegkommt. Die Höhle stürzt ein. Und du? Du machst dir Sorgen um mich? Er ist weg. Ja, und wir sollten auch verschwinden. Los, komm! Wir tauchten zurück in den Schacht, spürten die gewaltige Vibration, als die Höhle über uns zusammenstürzte. Aber der schmale Tunnel, durch den wir gekommen waren, hielt. Und wir erreichten unbeschadet den Ausgang. Wir ließen den Spalt hinter uns und stiegen langsam nach oben. Nach einigen Minuten konnten wir bereits bis zur Wasseroberfläche sehen. Ich stutzte. Neben der Unterseite unseres Bootes sah ich schon von Weitem die Umrisse von zwei anderen, erheblich größeren Schiffen. Zuko stoppte seinen Aufstieg und blickte mich durch seine Taucherbrille fragend an. Ich zuckte mit den Achseln, um meinem Freund zu zeigen, dass... Mein Herz raste. Ein Hai hatte sich von hinten genähert und war einfach zwischen uns hindurchgeschwommen. Perplex starrten wir dem Tier hinterher. Es interessierte sich gar nicht für uns. Und dann erkannte ich, worauf es der Hai abgesehen hatte. Das Wasser um die Schiffe herum war rötlich verfärbt und zwei Schatten glitten langsam nach unten. Es waren Menschen und ihre Körper waren mit Schusswunden übersät, aus denen Blut quoll, das sich wie auf einem Aquarell mit der Umgebung vermischte. Ich nickte meinem Freund zu. Zuko verstand und während er zum Heck der einen Yacht schwamm, tauchte ich zur Ankerleine des anderen Schiffs und kletterte aus dem Wasser. Direkt ins nächste Abenteuer. Die Schießerei hat aufgehört. Jane, da hinten liegt noch ein Taucheranzug. Du musst dich in Sicherheit bringen. Schnell. Ich käme nicht weit, das wissen wir doch beide. Aber wir müssen irgendetwas unternehmen. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich habe immer noch Johns zweite Beretta in meiner Jacke. Aber die haben Maschinenpistolen. Glaub mir, ich bin schon aus ganz anderen Situationen rausgekommen. Okay, Kleine, beweg deinen Arsch hier rauf. Jane, bitte sei vorsichtig. Ganz bestimmt. Hey, wird's bald. Ich komme wieder. Los, die Leiter rauf! Gut, Baby. Und jetzt pass auf, was du sagst. Da kommt dein neuer Boss. Wen haben wir denn da? Ein echtes Schnäppchen. Was wollen Sie von uns? Von euch? Gar nichts. Aber von dir? Wir werden noch eine Menge Spaß zusammen haben. Dazu gehören immer zwei. Oh, frech bist du. Wie? Ich hoffe, du weißt, dass ich dich töten könnte. Einfach so. Du lebst nur noch, weil ich mit dir... Das würde in Ihrem Fall doch aufs Gleiche hinauslaufen. Oh, Scheiße. Was soll ich mich mit der Zicke hier rumärgern? So gut sieht sie auch nicht aus. Konos, deine Waffe. Hier, Boss. Hey, Moment mal, ich... Zu spät, Süße. Ich bin heute einfach nicht gewillt, Widerworte zu akzeptieren. Das ist wirklich nicht nötig. Gute Nacht, Blondine. Waffe fallen lassen! Das war's dann wohl mit meinem Überraschungsangriff. Ich hatte mich zwar unbemerkt von der Außenseite dem Deck genähert, aber kaum, dass ich den Mund aufgemacht hatte, zielten plötzlich 6 entsicherte Waffen auf mich. Hey, hey, hey, ein Froschmann! Jetzt krieg ich aber richtig Angst! Weg mit den Waffen oder ich schieße! Ach ja? Was meinst du wohl? Wie viele von uns kannst du noch erwischen, bevor wir dich und deine kleine Freundin hier durchlöchern? Er alleine oder wir beide zusammen? Zuko hatte sich vom Heck aus dem Geschehen genähert. Sofort zielten 3 der Killer auf ihn, 2 Waffen blieben auf mich gerichtet und einer wechselte nervös zwischen mir und Zuko hin und her. Na, wird's bald? Was wird bald? Wir sind 6, ihr seid 2. Zu dumm, dass ihr Männer uns Frauen immer unterschätzt. Jane hatte mit einem gezielten Handkantenschlag Hereus die Pistole aus der Hand geschlagen und gleichzeitig meine Ersatzberetta aus ihrer Jacke gezogen, die sie augenblicklich an die Schläfe des Killers hielt. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich auch nur eine Sekunde zögern würde, einem Schwein wie dir das Licht auszupusten. Ganz ruhig, Lady. Das vorhin war doch nur ein Scherz. Ich hätte doch nie... Sag deinen Affen, sie sollen die Waffen fallen lassen. Na los, wird's bald! In Ordnung. Jungs, runter mit den Schießeisen! Ich konnte nicht einmal sagen, wer zuerst geschossen hatte. Ich ging sofort hinter dem Führerhäuschen in Deckung, sah noch, wie Jane um sich schießend hinter eine offenstehende Luke sprang. Die Projektile zischten durch die Luft. Dicht neben mir splitterte das Holz 4, 5, 6 Mal. Ich kam gegen das Trommelfeuer der Maschinenpistolen nicht an, hoffte auf eine Feuerpause. Doch die Killer schienen Amok zu laufen. Und dann hörte ich die Schreie. Plötzlich war alles ruhig. Vorsichtig schaute ich um die ledierte Ecke des Kabuffs und sah ihn. Myxin. Und um ihn herum lagen 5 der Killer verkrümmt am Boden. Tot. Ich habe euch doch gesagt, dass ich euch helfen würde. Das kann doch nicht sein. Das ist Teufelswerk. Jane, Zuko, seid ihr in Ordnung? Ja, ich auch. Dann kommt raus, die Luft ist rein. Mann, ich dachte schon, der 3. Weltkrieg sei ausgebrochen. John, wer ist das? Das ist Myxin, der Magi. Ich habe das alles nicht gewollt. Wirklich nicht. Schweig, Elender. Du hast ihn verschont. Warum? Nimm ihn als Geschenk. Vielleicht wird er ja noch zu einem guten Menschen in euren Gefängnissen. Was ist dir passiert, Jane? Ein Bandenkrieg. Dieser Kerl hat offensichtlich einen Konkurrenten ausgeschaltet. Wir waren nur zufällig am geheimen Treffpunkt. Stimmt's? Ja, genau so war's. Okay, du Schwein, dann wollen wir dir mal den passenden Handschmuck anlegen. Was ist eigentlich mit Kyriakis? Kyriakis? Er ist noch im Boot, verletzt. Oh, verdammt. Los, kommt. Kyriakis! Jane, schon? Wir haben es überstanden, Kyriakis. Das ist gut. Habt ihr das Dämonenauge zerstört? Noch nicht, aber Myxin ist hier. Myxin? Es ist ja beinahe traurig zu sehen, wie schwach du geworden bist, Cicero. Du bist also wieder frei. Ihr kennt euch? Ja. Auch ich bin eines der Kinder von Atlantis und habe die Macht Myxins miterlebt. Während der schwarze Tod die zerstörerische Urgewalt repräsentierte, stand Myxin für die Schlange, das schleichende, kriechende Böse. Kriechen? Ich glaube, ich bevorzuge eher Ausdrücke wie raffiniert oder intelligent. Wirst du dem Sohn des Lichts helfen? Natürlich. Es verschafft mir Vorteile. Ja, ja. So kenne ich dich. Oh. Ruhig. Nein, meine Freunde. Es geht zu Ende. Gebt auf Myxin acht. Er ist nicht euer Freund und er wird es nie sein. Vernichtet das Dämonenauge, dann wird es... Ist er... Ja, er ist tot. Er hat mir das Leben gerettet. Er war ein guter Mann, unser Freund. Ich fang gleich an zu heulen. Das musste nicht sein, Myxin. Wenn wir noch länger hier rumstehen und Rosenkränze beten, wird unser gemeinsamer Feind, der Schwarze Tod, zuschlagen. Er weiß genau, dass wir hier sind. Ich fürchte, er hat recht. Lasst uns wieder rüber zur Yacht gehen. Dort werde ich euch weitere Instruktionen geben. Wir taten, was Myxin uns sagte. Auf der Yacht schafften wir die Leichen in die Kajüte, während Myxin ein Stück Kreide unter seinem Gewand hervorholte und einen Kreis auf das Deck malte, in den er eine komplizierte Aneinanderreihung von Hieroglyphen schrieb. Sollte der Schwarze Tod angreifen, wenn ich mit dem Sohn des Lichts unterwegs bin, und das wird er, so geht in diesen Kreis. Der Zauber ist so stark, dass der Schwarze Tod ihn nicht durchbrechen kann, wenigstens nicht beim ersten Mal. Er braucht Zeit, um den Kreis zu zerstören. Und in der Zwischenzeit zerstört ihr das Dämonenauge? Nein, der Sohn des Lichts wird es zerstören. Ich kann nicht so weit in das Reich meines Feindes eindringen. Ich werde also auf mich allein gestellt sein? Ja. Und wie zerstöre ich das Auge? Das solltest du doch am besten wissen, Geisterjäger. Ach ja? Du hast doch schon mal einen Dämon vernichtet, der ein Auge des Bösen besaß. Der Januskopf. Ich werde dir auf der anderen Seite einen Spiegel geben. Was heißt andere Seite? Du willst mit John in die Hölle? Es ist eine Hölle. Ja. Ich will mitkommen. Nein. Aber ich... Ich sagte nein. Und jetzt beeilt euch. Seine Diener sind auf dem Weg. Was für Diener? Die Leibgarde des Schwarzen Todes. Es wird Zeit, Geisterjäger. Also gut, ich gehe. Du schaffst es, John. Viel Glück, mein Lieber. Wenn ich zurückkomme, will ich aber mehr. Nein, John. Dann will ich mehr. Stell dich an meine Seite, Geisterjäger. Nimm meine Hand. Haltet hier die Stellung, Leute. Das werden wir. Und nun bereite dich auf den Übergang vor. Jetzt! Weg sind sie. John wird es schaffen, da bin ich sicher. Wie sicher? Ziemlich sicher. Du nicht? Doch schon. Aber dass Johns Gegner immer mächtiger werden, macht mir langsam Angst. Ich verstehe, was du meinst. Urplötzlich verdunkelte sich der Himmel. Als hätte das Firmament das Pech der Hölle über die Erde speien wollen, quollen dicke, tiefschwarze Wolken aus dem Nichts hervor. Und dann schwebten aus dem Unwetter riesige Ungetüme herab. Vier entsetzlich aussehende Skelette in schwarzen Rüstungen, die auf pechschwarzen Pferden saßen. Oh, Jane, komm sofort in den Kreis! Beweg dich! Ja, ich bin schon da! Nein! Verdammt! Wir haben Ireus vergessen. Nicht, Jane. Wenn du den Kreis verlässt, bist du verloren. Aber wir können ihn doch nicht... Wir haben keine andere Wahl. Nein, lass mich nicht hier alleine. Holt mich zu euch, bitte. In Deckung, Jane. Runter. Jane und Zuko hatten reflexartig die Hände vor die Augen gerissen, als die Spitzen der Lanzen ihre Köpfe zu durchbohren drohten. Doch nur wenige Zentimeter von ihnen entfernt hieben Lanzen und Reiter gegen eine Art Energieschirm. Fassungslos blickten Jane und Zuko auf die Horrorwesen, die selbst verwirrt zurückwichen und sich mit ihren blanken Totenschädeln verständnislos anblickten. Dann wurde einer der Reiter auf den am Mast gefesselten Hereus aufmerksam. Der Gangsterboss riss entsetzt die Augen auf, als das Monstrum gelassen auf ihn zutrabte und ihn mit seiner Lanze leicht anstieß, als wolle er sehen, ob der zitternde Mann noch reagierte. Was wollt ihr von mir? Ich bin euer Freund! Ich arbeite für diesen Zauberer! Myxin heißt er, glaub ich! Hört ihr? Versteht ihr mich? Ich arbeite für Myxin! Ohne es zu ahnen, hatte Hereus mit diesen Worten sein Ende besiegelt. Wie von Geisterhand lösten sich die Handschellen des Dealers. Doch bevor er auch nur einen Schritt in Richtung Kreis gehen konnte, packte ihn einer der Reiter und gemeinsam erhoben sie sich in die Lüfte und jagten den dunklen Wolken entgegen. Sie wurden immer kleiner, bis sie verschwanden. Nein! Jane, ab sofort feiere ich zweimal im Jahr Geburtstag. Ja, mir geht's genauso. Ob John es geschafft hat? Das will ich ganz stark hoffen, denn ich habe keine Lust, mit diesen Bestien nochmal in den Ring zu steigen. Der Sprung durch die Dimension war weniger brutal als beim letzten Mal in Kiriakis Hütte. Mit einem Ruck endete mein Sturz. Diesmal jedoch war ich sanft auf den Füßen gelandet. Ich öffnete die Augen und blickte mich um. Ich war in einer anderen Welt. Düster, unheimlich. Graue Wolken umhüllten mich. Von Myxin fehlte jede Spur. Myxin? Myxin? Bist du irgendwo? Nichts. Ich zog meine Beretta und setzte vorsichtig einen Fuß vor den anderen. Ich wusste nicht, wohin ich ging, ob ich die richtige Richtung eingeschlagen hatte. Aber ich wollte unbedingt in Bewegung bleiben. Zum Glück, denn nach wenigen hundert Metern sah ich plötzlich ein violettes Licht vor mir durch das Grau des Nebels schimmern. Je näher ich dem Leuchten kam, desto lichter wurde der Dunst. Ich erkannte nun, dass ich, geleitet von dem Licht, einem schmalen Pfad folgte, der durch einen grün-gelben, kochend heißen Sumpf führte, aus dem vereinzelt arme und schmerzverzerrte Gesichter an die Oberfläche drangen. Geisterjäger? Aber, du willst doch wohl nicht auf mich schießen, oder? Du solltest dich besser nicht so an mich ranschleichen, wenn ich durch eine andere Dimension spaziere. Ich habe hier den Spiegel. Er ist nicht groß, aber er wird das Auge vernichten. Danke. Von nun an bist du auf dich alleine gestellt. Myxin, warum müssen wir Feinde sein? Du willst, dass ich auf deiner Seite kämpfe? Ja. Myxin war verschwunden. Ich war allein. Allein in diesem Sumpf des Schreckens, aus dem immer wieder Gliedmaßen und flehende Gesichter auftauchten. Jetzt reiß dich zusammen, John. Lass dich nicht ablenken. Du hast nur eine Richtung, geradeaus. Ich umklammerte den Spiegel, als würde er mich davor bewahren, in den Sumpf abzugleiten. Und dann geschah es. Der Nebel glitt vor mir zur Seite, bildete eine Gasse. Das violette Licht lag frei vor mir. Es erstrahlte hinter einem Gesicht, das frei über dem Boden schwebte. Ich hatte mein Ziel gefunden, das Dämonenauge. Wir sahen uns an. Sekunden. Minuten. Langsam, ganz langsam begann ich meinen Griff, um den Spiegel zu lockern. Behutsam legte ich meine rechte Hand um die untere Kante der Scheibe, um sie mit einem Ruck dem Auge entgegenhalten zu können. Doch dazu sollte ich nicht mehr kommen. Das Gesicht reagierte. Flammenzungen schossen aus den Augen hervor und legten sich um meinen Kopf, zwangen mich, in das Gesicht zu starren. Und dann kam die Verwandlung. Die beiden Augen schoben sich aufeinander zu und begannen zu verschmelzen. Die Pupillen wurden zu einer großen Fläche. Bilder tauchten darin auf. Bilder aus der Vergangenheit, der Zukunft. Wie gebannt blickte ich in den Strudel aus Visionen. Konnte nicht mehr wegsehen. Wollte immer mehr. Immer... Jetzt, Sohn des Lichts, werde ich dich sterben. Und wenn sich etwas in Paris tut, dann... Dies hier ist nicht für deine Aufgabe. Verstehen Sie nicht? Ihr Gesicht ist weg! Willkommen im Diesseits, mein Schatz. Es ist weg! Willkommen im Diesseits, mein Schatz. Willkommen im Diesseits, mein Schatz. Willkommen im Diesseits, mein Schatz. Mit dem letzten mir noch verbliebenen Rest Willen hatte ich den Spiegel vor mir hochgerissen und löste damit ein Inferno aus. Das Auge bröckelte auseinander. Ich wurde zurückgeschleudert, wirbelte herum und landete in den Armen eines Mannes. Überrascht blickte ich auf. Es war Myxin, der mich aufgefangen hatte. Und während hinter mir die Hölle zu explodieren schien, riss mich der Magier aus diesem Inferno mit sich. Er wird wach. John? John? Wo bin ich? Zurück auf der Yacht. Lebe ich? Ich glaube schon, aber wenn du willst, kneife ich dich. Hast du es geschafft? Ist das Dämonenauge zerstört? Ja, Myxin hat sein Wort gehalten. Dann ist der Albtraum vorbei? Nein, Suko. Wir haben immer noch zwei Feinde, die... Sagte John. Sobald die Formalitäten hier erledigt sind, fliegen wir zurück nach London und nehmen uns eine Woche Urlaub, klar? Oh ja, Jane. Oh ja. Ich schloss die Augen, sank zurück in Janes Arme und versuchte für einen Moment zu entspannen. Ein Lächeln huschte über meine Lippen. Ich musste an Commander Casala denken, dem ich ein Versprechen gegeben hatte. Dieses Versprechen würde ich nur allzu gerne einlösen. Denn zumindest für den Moment hatte das Gute über das Böse gesiegt. Wieder mal. So cozy in hell, wondering about the things she tells. It's so cozy in hell, wondering about the things she tells. This witness on a scale, we move me like a headless frog. Deceived but no one wailed. I collapse into addiction. Impressions don't exist. You're talking about a compromise. Erase me from your list. It's so cozy in hell, wondering about the things she tells. It's so cozy in hell, wondering about the things she tells. It's so cozy.